die Himmel selber sind nicht rein. Wie soll es nun ein Mensch vor diesem Richter sein? Doch wir durch Jesu Blut gereinigt, im Glauben sich mit ihm vereinigt, weiß, dass er ihm kein hartes Urteil spricht, kränkt ihn die Sünde noch. Der Mangel seiner Werke, ihr hat in Christo doch Gerechtigkeit und Stärke.